Moin Moin, im Rahmen der Aufnahmeläuftour konnten wir die Monsters of Liedermaching für ein Interview gewinnen. Doch bevor wir beginnen, möchte ich mich bei den Leuten von Subs und S bedanken, die uns diese großartige Möglichkeit eröffnet haben. Moin, es freut mich, dass ihr Zeit für uns gefunden habt. Könntest du dich einmal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen? Ja, hallo, ich bin Thorsten Kühn von den Monsters of Liedermaching, einer von sechsen. Sechs Liedermacher, die im Halbkreis auf der Bühne sitzen und als Frontmänner fungieren, aber auch Teil der Band. Heute ist ja der erste Gig eurer neuen Tour. Wie war bisher eure Zeit in Kiel? Weniger als gewollt, weil die Hälfte den Bus nicht angekriegt hat und die andere Hälfte von der Deutschen Bahn abhängig war. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ wenig von Kiel sehen konnten. Was verbindest du persönlich mit der Stadt Kiel? Maritim. Schön. Eine schöne Stadt. Es gibt mit Sicherheit größere Städte, aber wenige Städte, die auf mich so maritim wirken. Die Medien bezeichnen dich als Liedermacher, als eine Gruppe von Musizierenden, doch nur selten als Band. Wie würdest du die Monsters of Liedermaching beschreiben? Als Band. Hat sich nur noch nicht so durchgesetzt, wie du richtig festgestellt hast, ja. Wir können uns aber auch als Kapelle oder Combo bezeichnen. Was wir nicht gerne hören, ist, dass wir ein Projekt seien. Was wir noch weniger gerne hören, ist, dass wir ein Comedy-Projekt seien, denn das stimmt nicht. Wir sind mehr als die Summe unserer Teile und das macht uns zu einer Band. Und wir machen Musik und der Fokus liegt auf Musik und Gefühlen. Das kann humorvoll sein, aber es geht nicht um Humor als Selbstzweck und es geht nicht darum, in Rollen zu schlüpfen. Und es ist vor allen Dingen nicht projektmäßig temporär bedingt oder unabhängig davon, wer mitmacht. Das macht uns zur Band. Was zeichnet die Monsters of Liedermaching aus? Ist ja immer schwer, sowas zu definieren, wenn man selbst mit drin steckt. Also ich glaube, beziehungsweise unsere Hörer sagen oft, genau dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Charakteren macht die Monsters aus. Und ich glaube, sie haben recht. Die meisten eurer Alben sind ja auf der Tour als Live-Aufnahme entstanden. Wie kamt ihr überhaupt auf diese Idee? Das war kein großer Plan. Wir haben uns gefunden, haben gesagt, wir touren und nehmen mal direkt die gesamte Tour auf. Vielleicht entsteht was draus. Und das war dann das erste Live-Album. Fanden wir super, fanden auch durchaus, dass wir uns am besten live mitteilen können. Durch die Atmosphäre, über das Zusammenspiel auch mit dem Publikum und sind dann erstmal dabei geblieben. Aber dann haben wir ja vor kurzem auch mal ein Studioalbum gemacht, weil wir das eben auch ausprobieren wollten und uns vielleicht auch für reif genug befanden. Studioalbum, da sind wir auch schon beim Thema. Inwieweit unterscheidet sich der Schreibprozess für ein Studioalbum im Gegensatz zu einem Livealbum? Also der Schreibprozess war eigentlich der gleiche, denn es ging ja jetzt nicht darum, dass wir musikalisch irgendwas so neu begehen, dass wir es gar nicht mehr live in unserem Kontext präsentieren können, sondern dass es sowohl live spielbar ist, aber eben auch ein bisschen feiner arrangiert ist, so wie man es selbst auch gerne mal hören würde. Man hat immer so eine Vision von einem Song im Kopf, wenn man den schreibt und wenn man den spielt. Das ist dann aber nie genauso, wie wenn man es unplugged einfach live spielt, sondern man stellt sich da noch den und Chor und da vielleicht ein bisschen Klavier und man stellt sich ein bisschen fülliger, ein bisschen filigraner vielleicht vor. Und das haben wir versucht wahrzumachen, für uns die Vision wahrzumachen. Das hat auch ganz gut geklappt, wir sind da ganz glücklich mit. Ihr verfügt ja über große Bühnenerfahrung. Habt ihr eigentlich noch Lampenfieber vor den Auftritten? Ja, gerade wenn man was Neues präsentiert. Man will ja auch gemocht werden. Und bei Sachen, die noch keiner kennt, weiß man nicht, ob das die Leute mögen. Und wenn man dann auf einmal nicht gemocht wird oder wenn man es dann selber verkackt, ich habe auch schon mal Lieder einfach nicht hinbekommen live. Das können auch Lieder sein, die man schon 20.000 Mal gespielt hat. Da ist es dann aber eher witzig. Bei den neuen verunsichert man sich noch, weil man die Reaktion gar nicht abschätzen kann und auch gar nicht weiß, wie finden das denn die anderen. Wenn man dann noch unsicher wird und dann noch einen Textholperer hat, so, dann ist es ist ganz, ganz schlimm. Die Hölle, der Horror, um mit Apocalypse Now zu sprechen. Wenn ihr eine Fanbox verkaufen würdet, über welche Inhalte würden sich eurer Meinung nach die Fans am meisten freuen? Boah, wahrscheinlich über ein Eigenheim, Rente, Weltfrieden. Aber ich weiß nicht, ob wir das dann gerade da haben oder in ausreichender Zahl. Deswegen ist noch nicht sicher, ob wir Boxen mit diesem Inhalt rausbringen. Weltfrieden, das ist aber ein ziemlich hoher Anspruch. Ich finde, der Anspruch ist eigentlich gar nicht so hoch. Komisch, dass es nicht klappt. Der Anspruch gibt eigentlich, glaube ich, viel weniger Leute, die den Anspruch nicht haben, als Leute, die den Anspruch haben. Weltfrieden wäre schön. Scheint nur irgendwie nicht durchführbar zu sein. Der Mensch ist bescheuert. Wie hat sich durch Social Media euer Bandalltag verändert? Tja, wie hat sich das für uns verändert? man postet halt ständig irgendwas. Ne? Irgendwelche Bilder oder Informationen. Es ist immer ganz wichtig, dass man hashtaggt. Und es geht immer um Verbreitung, Verbreitung, Verbreitung. Früher ging es irgendwie mal darum, dass man... Also eigentlich ging es immer um Verbreitung. Aber irgendwann war es... Also es waren mal die Lieder, die zur Verbreitung dienten. Und jetzt ist es irgendwie ein cooles Bild. Weiß ich nicht. Ich find's witzig bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Form der permanenten Nullinformation, die da über knallige Farben und Flashs und so rausgeschickt wird, ist jetzt nicht so meine Welt. Aber wie heißt es immer so schön, man muss mitmachen. Wir sind ja alle Teil des großen Lemming-Instituts. Hast du noch abschließende Worte an unsere Hörer und Hörerinnen? Ja, ich hoffe, ihr seid gute Hörer. Und wenn ihr gute Hörer seid, bleibt gut und tolerant. Ja, Antifa ist kein Verbrechen.